Sondern nur im großen Ozean. Zwei Funken Lava im Vulkan. Wir steigen zum Himmel und stürzen ab. Jetzt gibst du mir, was ich dir einst gab. Und manchmal berühren wir die Sterne. Komm, wir wagen es noch einmal. Zeit ist eingebrannt. Ja, manchmal berühren wir die Sterne. Komm, wir wagen es noch einmal. Unter der Haut, da fließt der Fluss des Lebens.